Sie hat ihn gefunden, Sir. Ich kenne sie gar nicht. Sie hat die Tür mit dem Dietrich aufgemacht. Das Schloss geknackt wie ein Profi. Fragen Sie sie mal. Wie heißen Sie? Abercrombie, William. Ich bin so eine Art Platzverwalter hier, Sir. Ich sorge für Ordnung. Und der Name des Opfers? Roger Leonard, Lieutenant. Beruf? Mr. Leonard war Lehrer an meiner Schule. Und wie ist Ihr Name, Madam? Rachel Holbrook. Aha. Holbrook Hall. Ja. Die Schule für den gestörten und störenden Nachwuchs reicher Leute. Wie Sie meinen, Lieutenant. Mr. Leonard hatte sich vor einigen Tagen krank gemeldet und da ich vergeblich versucht habe, mich mit ihm in Verbindung zu setzen, bin ich hierher gekommen. Ich dachte, er sei vielleicht sehr krank. Von wegen krank. Er hat sich hier mit einem Mädchen amüsiert. Und mir hat er erzählt, sie wollten heiraten und hier wohnen. Und wir beide unterhalten uns später noch, Mr. Abercrombie. Tja, wie Sie wünschen. Jetzt werde ich Mrs. Holbrook befragen. Tja. Ich habe meinen Anwalt angerufen, Mr. Aragon. Ich möchte auf ihn warten, bevor ich irgendwelche Fragen beantworte. Das ist Ihr gutes Recht, Madam. Ich war noch nie in so einer Situation. Ich meine, so etwas passiert einer Frau wie mir normalerweise nicht. Frauen wie Sie knacken auch normalerweise keine Schlösser. Von wem haben Sie den Dietrich? Von unserem Schulschlosser. Zeigen Sie mal her. Hier. Das ist ein Einbruchswerkzeug und gehört nicht in Damenhandtaschen. Wenn Sie ein völlig hysterisches Kind aus einem zugesperrten Zimmer herausholen müssen, dann fragen Sie auch nicht lange, ob Sie das dürfen. Sie tun es einfach. Beim letzten Mal war es ein 15-jähriges Mädchen. Sie war bewusstlos durch eine Überdosis Schlaftabletten. Sie hat's überlebt. Ich glaube nicht, dass Roger es überleben wird. Warum? Als ich ihn fand, wurde sein Körper schon kühl. Ich hatte ihn sehr gern. Hat Mr. Leonard in letzter Zeit Depressionen gehabt? Nein. Hat er Ihnen gesagt, dass er heiraten wollte? Nein. Was ist denn los, Mrs. Holbrook? Ach, Sie sind Mrs. Holbrooks Anwalt, nehme ich an. Davon wusste ich bisher noch gar nichts. Sie müssen mich vertreten, Mr. Aragon, bitte. Mrs. Holbrook hat ein bemerkenswertes Hobby, über das Sie bei Gelegenheit mal mit ihr reden sollten. Was meinen Sie damit? Ich habe die Tür von Rogers Wohnwagen mit einem Dietrich aufgemacht und der Platzverwalter hat mich dabei beobachtet. Ich werde jetzt mit dem Krankenhaus telefonieren und mir dann Mr. Abercrombie vorknüpfen. Ich möchte, dass Sie beide noch so lange hier bleiben. Ist Ihnen das recht? Muss wohl, oder? Erraten. Tja, da ich nun Ihr Anwalt bin, Mrs. Holbrook, sagen Sie mir am besten gleich, was Sie sonst noch alles angestellt haben. Ich habe im Wohnwagen einen Brief gefunden und eingesteckt. Sie haben einen Brief? Er war an mich adressiert. Verschlossen und frankiert. Ja, wo ist der Brief jetzt? In meiner Handtasche. Ich werde ihn erst aufmachen, wenn ich allein bin. Warum? Vielleicht steht etwas drin, von dem Roger nicht möchte, dass es jemand erfährt, falls er überlebt. Der Brief ist sehr dick. Da ist mehr drin als nur der Abschiedsbrief eines Selbstmörders. Und es könnte auch mehr dahinter stecken. Es ist nur ein Selbstmord. Bitte, Mrs. Holbrook, geben Sie mir den Brief. Er ist mein Eigentum. Nein, erst wenn der Brief eingeworfen und zugestellt worden ist, gehört er Ihnen. Ja, wo wollen Sie denn hin, Mrs. Holbrook? Mir, Mrs. Holbrook, tun Sie es nicht! Roger hat den Brief abschicken wollen und ich habe es jetzt für ihn getan. Der Lieutenant hat uns beobachtet. Lassen Sie sich jetzt eine gute Ausrede einfallen. Was haben Sie denn am Briefkasten gemacht, Mrs. Holbrook? Einen Brief eingeworfen, den ich vergessen hatte. Offenbar ein wichtiger Brief. Ja, sehr wichtig. So etwas fällt einem doch manchmal in den merkwürdigsten Momenten ein, nicht? Übrigens, Mr. Aragon, sind Sie heute schon mal hier gewesen? Nein. Abercrombie sagt, Mr. Leonard habe um die Mittagszeit Besuch gehabt. ein großer Mann mit grauem Anzug und Panama-Hut. Kennen Sie seine Freunde, Mrs. Holbrook? Ich weiß nur, dass Roger mit einem besonders gut befreundet war, aber den kannte ich nicht persönlich. Wie heißt er? Timothy North. Er ist Barkellner, weit unter Rogers Niveau. Wie heißt die Bar? Phileo. Eine Bar für Homosexuelle. Aber Roger hat dort nicht verkehrt. Er war sehr idealistisch. Sehr religiös auch. Mormone. Mir fällt auf, Mrs. Holbrook, dass Sie immer in der Vergangenheitsform von Roger Leonard sprechen. Ach, das ist mir gar nicht bewusst. Leider haben Sie recht damit. Roger Leonard hat das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Mein Gott, wenn ich früher hier gewesen wäre, dann hätte ich... Hat er sich selbst umgebracht? Das wird sich bei der Obduktion herausstellen. Na endlich, Ted. Ich warte schon ewig. Hör mal, Cleo. Die Geschichte, die du mir da am Telefon erzählt hast, die ist doch von vorn bis hinten Käse, nicht? Ja, der Alte hat dich doch nicht rausgeworfen. Ich bin weggelaufen, weil sie dich rausgeschmissen haben und weil ich das gemein finde. Du hättest nicht weglaufen sollen. Du weißt doch, dass du nicht für dich selber sorgen kannst. Was hast du denn jetzt vor? Ich wollte heiraten. Und jetzt willst du nicht mehr? Ich habe rausbekommen, dass er schon verheiratet ist. Das ist doch kein Grund, Mädchen. Bleib am Ball, vielleicht schaffst du es, dass er sich von dir scheiden lässt. Es ist keine Sie. Ach so. Hör zu, du wolltest, dass ich dir helfe, eine Bleibe zu finden. Okay, ich kann dich hier rumfahren und wir schauen uns Verschiedenes an, aber damit hat sie es. Kapiert? Ja. Wirklich? Ja, doch. Aber erst möchte ich noch ein bisschen hier am Hafen spazieren gehen. Es ist so ein schöner Tag. Also gut, spazieren wir hier am Hafen. Schau mal, da liegt die Yacht von Donny Whitfields Vater. Ach, du weißt schon, der Dicke aus meiner Schule. Oh, und da ist Manny Ocho, der Steuermann. Hallo, Manny! Kennst du mich noch? Ich bin's, Cleo! Na klar, die hübsche Cleo! Wieso bist du denn nicht in der Schule? Hab Ferien! Ich hab auch bald Ferien. Morgen geht's nach Ensenada zur Familie. Wollt ihr an Bord kommen? Oh ja, gern! Also dann los! Komm rüber! Komm, Ted! Oh, Menschenskind, wer will denn hier auf ein Schiff? Ich denke, ich soll dir helfen, ein Zimmer zu finden. Ach, das hat doch Zeit. Vielleicht lässt uns Manny mit nach Ensenada fahren. Wäre doch prima. Komm jetzt. Hallo, Manny. Hallo, kleine Cleo. Du siehst gut aus, Mädchen. Ist das dein Freund? Sie ist meine Tante. Ah, hast aber Glück, so eine süße Tante zu haben. Ich habe 9 oder 10 Tanten und sie sind alle alt und dick und hässlich. Wollt ihr was trinken? Oh ja. Oh, ich wünschte, Donny könnte von der Schule weg und auch herkommen. Jetzt könnten wir eine Party feiern. Was willst du bloß mit dem grässlichen Donny? Für eine richtige Party braucht man viele Leute. Ich kenne doch fast keinen. Ach, Donny ist doch kein richtiger Mensch. Der ist ein fettes Ferkel. Aber er schenkt mir manchmal Schokolade und Mrs. Holbrook kann er auch prima nachmachen. Ich weiß was. Ich rufe ihn an. Darf ich, Manny? Wenn du unbedingt meinst. Das Telefon ist in der Kajüte. Mhm. Ich warte auf Sie seit über einer Stunde, Mrs. Holbrook. In meinem Arbeitsvertrag steht nichts von Stechuhr, Mr. Jasper. Nun? Haben die Herren Aufsichtsräte eine Entscheidung getroffen? Ja, wir verlangen im Interesse der Schule, dass Sie Roger Leonard auffordern, unverzüglich seine Kündigung einzureichen. Das wird nicht leicht sein. Leichter, als Sie glauben. Er rechnet damit. Ich habe heute Vormittag mit ihm gesprochen. Er wollte nicht zugeben, dass er etwas Unrechtes getan hat. Er wollte mir nicht einmal sagen, wo Cleo ist. Er hat behauptet, er weiß es nicht. Ich habe versucht, die Wahrheit durch gutes Zureden aus ihm herauszubekommen. Aber das nützte nichts. Da habe ich ihn geschlagen. Er hatte nicht mal den Mumm, sich zu wehren. Roger hielt nichts von Gewalt. Oh, vielleicht hält er jetzt etwas davon. Ihre Hand ist ja richtig geschwollen und ganz blau. Sie sollten das untersuchen lassen, Mr. Jasper. Ich habe keine Zeit, zum Arzt zu gehen. Ich meinte auch nicht den Arzt. Ich meinte die Polizei. Polizei? Wollen Sie sagen, dieses schwule Würstchen hat die Polizei gerufen, weil ich ihn geschlagen habe? Nachdem er meine Schwester... Nein, nicht das schwule Würstchen hat die Polizei gerufen. Ich war es. Sie? Warum? Weil ich es war, die ihn tot aufgefunden hat. Tot? Roger Leonard ist tot? So fest habe ich ihn nicht geschlagen, das schwöre ich. Ich hatte gleich den Verdacht, dass Sie es waren. Ich wollte ihn nicht töten, ich schwöre es. Vielleicht haben Sie das auch nicht. Er hat nämlich außerdem Tabletten genommen. Verdammt, warum haben Sie das mit den Tabletten nicht gleich gesagt? Weil ich Leute Schinder nicht leiden kann, Mr. Jasper. Ist eine richtig schöne Party. Donny, findest du nicht? Du hättest nicht diese vielen schwarzen Fischeier essen sollen, Donny. Donny? Was ist denn? Donny, hast du manchmal verschwommene Momente? Verschwommen? Nö. Ich sehe Blitze. Dicke, große, helle Blitze. Mann, ist das ein Hammer. Warum sagst du Mann zu mir? Das ist doch nur so eine Redensart. Außerdem hast du keine Titten. Ist ja nicht wahr. Da, schau doch. Das sind doch nur zwei Pickel. Roger, haben sie gefallen? Der war ja auch schwul, der blöde Ziege. Sag mal, erzähl mir jetzt bloß nicht, du hast es mit dieser Nulpe getrieben. Praktisch, ja. Wir wollten sogar heiraten. Aber dann fand ich die Idee doch nicht mehr so gut. Ach, der arme Roger, der ist bloß meinetwegen tot. Bin ich jetzt sowas wie eine Mörderin, Donny? Du hast dem armen Schwein höchstens einen Gefallen getan. Meinst du wirklich? Klar. Jetzt, wo Roger nicht mehr da ist, muss ich eben Ted heiraten. Ted? Wann? Weiß nicht. Hab's ihm noch nicht gesagt. Du bist ja wirklich plemplem. Du bist doch mit ihm verwandt. Ach, nur sozusagen. Außerdem ist er der Vater. Wieso der Vater? Von meinem Baby. Ich und Ted, wir haben es gemacht, als hinten schlief. Aber er hat gar nicht richtig geschlafen. Plötzlich stand er im Zimmer und hat ein fürchterliches Theater gemacht. Du kannst das Kind nicht kriegen. Wenn du mit Ted verwandt bist, dann wird das Kind ja noch schwachsinniger als du. Bin ich schwachsinnig. Und Titten habe ich auch. Du musst es abtreiben lassen. Mache ich aber nicht. Okay. Dann warte nur, bis das Kind rauskommt. Mit zwei Köpfen und einem Bein. Mensch, nun fang doch nicht an zu heulen. Ich will doch nur, dass du klar siehst. Und außerdem, wenn Ted dich nicht heiraten will, dann zwingen kannst du ihn nicht. Mando, das ist die Idee, Cleo. Wir machen ihn besoffen und schleppen ihn zum Fahrer. Wir brauchen keinen Fahrer. Ich habe einen Film im Fernsehen gesehen, wo ein Schiff abgelegt hat. Und der Captain hat gleich darauf angefangen, die Leute miteinander zu verheiraten. Da spielt mein Alter nicht mit. Und Manny? Oder du? Ich? Ich bin nicht der Captain. Du bist der Sohn des Besitzers. Ruf dich doch einfach zum Captain aus. Du hast Rechte, Donny. Sobald das Boot ablegt, kannst du sagen, ich erkläre mich hiermit zum Käpt'n. Ich erkläre mich hiermit zum Käpt'n. Nicht schlecht. Ich erkläre mich hiermit zum Käpt'n. Aye, aye, Sir. Du kommst spät nach Hause, Hilton. Das weiß ich selbst. Oh, der Herr ist verstimmt. Du musst ja einen reizenden Tag gehabt haben. Was ist denn mit deiner Hand? Ich habe mich verletzt. Lass mal sehen. Tu nicht so viel, sagte ich. Das passt nicht zu dir. Was hast du mit der Hand gemacht? Ich habe jemand geschlagen. Geschlagen? Du? Oh, so was Primitives tust du doch nicht, Hilton Jasper. Ich hab's aber getan. Warum denn? Ich wollte, dass dieser Roger Leonard mir sagt, wo Cleo ist. Ich war überzeugt, dass er es wusste. Er wollte aber um keinen Preis etwas zugeben. Vielleicht hättest du ihn bestechen sollen. Das ist doch eher deine Art. Mitgefühl ist für dich wohl ein Fremdwort. Das spare ich mir lieber für den Mann auf, den du geschlagen hast. Damit brauchst du keine Zeit mehr zu verschwinden. Er ist tot. Tot? Du hast Roger Leonard getötet? Ich weiß es nicht. Er hat auch irgendwelche Tabletten genommen. Man muss das Obduktionsergebnis abwarten. Wie lange dauert das? Weiß ich nicht. Erzähl mir mal genau, was passiert ist. Du bist also zu ihm gefahren und hast angeklopft. Ja. War die Tür abgeschlossen? Ja. Hast du ihm gesagt, wer da ist? Ja. Und er hat aufgeschlossen und dich reingelassen? Ja, sofort. Ich hatte das komische Gefühl, dass er mich sogar erwartete. Er wirkte fast erleichtert. Ja, und dann? Ich habe ihn gefragt, wo Cleo ist. Und er hat behauptet, er wisse es nicht. Sie habe ihn verlassen. Er sprach sehr langsam und ruhig und da habe ich angefangen, ihn anzuschreien. Dann habe ich ihn geschlagen zweimal. Ist er hingefallen, als du ihn geschlagen hast? Nein. Dann kannst du ihn auch nicht getötet haben, Hilton. Die Folgen einer Kopfverletzung sind nicht immer gleich zu bemerken. Aber er war noch auf den Beinen, als du gegangen bist. Ja. Sicher hast du mit seinem Tod überhaupt nichts zu tun. Ich habe ihm klar gemacht, dass er in dieser Stadt mit Cleo keine Zukunft hat. Wenn er deshalb die Tabletten genommen hat, dann habe ich zumindest eine moralische Verantwortung für seinen Tod. Ach, wegen ein paar in Wut gesprochener Worte begeht niemand Selbstmord. Man kann das schon seit langem geplant haben. Tom Aragon sagt, er hatte persönliche Probleme. Ja, was ist mit Aragon? Kann er dir nicht helfen? Soll ich ihn anrufen? Wenn du willst. Wenn ich will. Was ich will, das ist ein friedliches Leben. Ohne einen Mann, der herumläuft und Leute totschlägt. Vielleicht hätte ich besser jemand anders erschlagen sollen. Falls du mich meinst, die Mühe kannst du dir sparen, Hilton. Willst du mich verlassen? Wenn Cleo zurückkommt, ja. Noch so ein Jahr wie die letzten 14 verkrafte ich nicht. Warum landen unsere Gespräche immer wieder bei Cleo? Weil sie der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens ist. Nicht du oder ich oder Ted. Also, Hilton, soll ich Tom Aragon anrufen oder nicht? Bitte. Vielleicht kommt er gerade. Mrs. Jasper? Ja, die bin ich. Sie sollten so spät am Abend nicht einfach die Tür öffnen, ohne vorher zu fragen, wer da ist. Also bitte, wer sind Sie? Lieutenant Peterson vom Polizeipräsidium. Sie kommen in einem sehr ungelegenen Augenblick, Lieutenant. Wir wollten gerade essen. Roger Leonard. Ist Ihnen der Name ein Begriff? Verschwommen. Vielleicht ist er für Ihren Mann weniger verschwommen. Kommen Sie herein. Bitte, das ist Lieutenant Peterson. Guten Abend, Mr. Jasper. Worum geht es, Lieutenant? Unser Sergeant vor der Vermittlung hat gegen 6:30 einen Anruf aufgenommen. Es war die Stimme einer jungen Frau. Sie hatte die 6 Uhr Nachrichten gehört und von Roger Leonards Tod erfahren. Dabei wurde ein Mann erwähnt, der am späten Vormittag bei Leonard gewesen war. Dieser Mann, so behauptet die unbekannte Anruferin, sollen Sie gewesen sein, Mr. Jasper. Wieso ich? Haben Sie heute Morgen Roger Leonard besucht? Ich möchte erst das Tonband hören. Das war keine Antwort auf meine Frage. Ich beantworte Ihre Frage, wenn Sie mich das Tonband hören lassen. Nein, nein, das wirst du nicht. Misch dich nicht ein, Linda! Ich bin erwachsen. Ich störe zwar ungern bei einem schönen Ehekrach, aber manchmal muss ich. Wo ist Ihr Tonbandgerät? Kommen Sie. Polizeipräsidium Sergeant Kowalski. Hallo? Ist das die richtige Stelle, wenn man der Polizei etwas sagen will? Ja, Madam. Wenn Sie etwas Wichtiges zu melden haben. Ich habe im Radio gehört, dass Roger Leonard tot ist. Ist das wahr? Aber es muss ja wohl wahr sein. Sonst würden Sie sowas doch nicht im Radio sagen. Ja, Madam. Haben was von einem Mann gesagt, der mit Roger gestritten hat. Ich weiß, wer das ist. Es ist ein gemeiner alter Mann. Einen Moment, ich gebe Ihr Gespräch mal weiter. Er heißt Hilton Jasper und wohnt, wie ihr wisst, 1200. Würden Sie bitte Ihren Namen nennen, Madam? Könnte das jemand sein, den Sie kennen, Mr. Jasper? Nein. Ich hatte zuerst geglaubt, es wäre vielleicht eine Sekretärin, die ich letzte Woche entlassen musste. Spielen wir das Band noch einmal ab, damit Sie sich vergewissern, dass es nicht eine Ihrer Angestellten war. Nein, nein, nicht nötig. Es war nicht meine frühere Sekretärin. Wer war es, Mr. Jasper? Ich kann nicht. Für mich klang die Stimme nach einem Mädchen. Vielleicht ist es eines von den Mädchen aus der Sonderschule, an der Roger Leonard gearbeitet hat. Vielleicht. Nun, Sie haben das Band gehört, Mr. Jasper. Jetzt möchte ich gerne die Antworten auf ein paar Fragen hören. Wie lange kannten Sie Leonard schon? Nicht lange. Was war der Anlass für Ihren Besuch bei ihm heute Morgen? Ich werde Ihnen einfach schildern, was ich heute Vormittag getan habe. Ich habe mich mit Leonard gestritten und ihn 2-mal geschlagen, ohne dass er zu Boden ging. Dann bin ich gegangen. Das sind die Fakten, mehr kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Sie haben mir nichts gesagt, was ich nicht schon wusste. Ich habe zugegeben, dass ich ihn geschlagen habe. Das Mädchen auf dem Band hat sie einen gemeinen alten Mann genannt. Ich habe es gehört. Wie alt sind Sie? 45. Das ist nicht alt. Ist die andere Behauptung auch übertrieben? Dass ich gemein bin? Wer ist das Mädchen, Mr. Jasper? Ich kann es nicht sagen. Na schön. Das wäre im Augenblick alles. Sie dürfen jetzt essen oder fernsehen oder schlafen gehen oder weiter mit Ihrer Frau streiten, Mr. Jasper. Wir sehen uns bald wieder. Kowalski, Polizeipräsidium. Guten Abend, Lieutenant. Hören Sie doch mal auf. Nö, es ist ein ruhiger Abend. Können wir was für Sie tun? Hilton Jasper. Augenblick, Lieutenant. Hey, Sarah. Sagen Sie noch einmal Hey, Sarah zu mir und ich melde Sie beim Frauenverein. Okay. Sarah, ehrenwerte Polizeiperson. Wären Sie mal so freundlich, Ihr süßes Hinterteil über die Bank zu schieben und für den Lieutenant nachzuschauen, ob in letzter Zeit etwas in Verbindung mit dem Namen Hilton Jasper eingegangen ist. Das süße Hinterteil könnte als sexuelle Belästigung ausgelegt werden. Hilton, wie? Jasper. Jasper. Kleinen Moment noch, Lieutenant. Unsere bezaubernde Sarah hat's gleich. Ja, ja, spuckt's aus. Hier. Ja, danke schön. Braves Mädchen. So. Vermisstenanzeige. Dienstag, 20. Juni. Cleo Jasper, 22 Jahre alt, Schwester von Hilton Jasper, Via Vista 1200. Schülerin in Holbrook Hall, geistig behindert. Ach so, das genügt Ihnen schon. Ja, dann gute Nacht, Lieutenant. Ich mich hiermit zum Captain. Schön. Und weil ich jetzt der Captain bin, könnt ihr heiraten, sobald wir abgelehnt haben. Dann ist also heute mein Hochzeitstag. Ja. Sag mal, hast du nichts Besseres anzuziehen als diese Jeans? Nein. Also gut. Wir suchen in der Kajüte von meinem Vater, ob eine seiner Mietzen einen schicken Fummel dagelassen hat. Hm. Er schnarcht furchtbar nicht. Willst du sowas wirklich heiraten? Ich glaube ja. Hm. Ich meine, wenn er wach ist, sieht er besser aus. Dann schnarcht er ja auch nicht. Gib mir mal deine Schuhbänder. Warum? Du brauchst ihn doch selbst. Tu, was ich dir befehle. Ich muss ihm die Hände fesseln, damit er nicht meutert, wenn er aufwacht. Hm. Auf meinem Schiff gibt's keine Meuterei. Wo hast du denn die Pistolen her? Aus der Kajüte von... Aus meiner Kajüte. Willst du wen damit erschießen? Ja, vielleicht, wenn ich muss. Hier. Alle Rechte, von denen Roger gesagt hat, dass die Menschen sie haben. Quatsch. Wir haben genau dieselben Rechte wie jeder andere. Sag mal, kannst du mit einer Pistole umgehen? Man zielt und drückt ab. So, das hätten wir. Der wird nicht moltern. Nein, erst muss man entsichern. Jetzt ist sie entsichert. Jetzt kannst du jemanden erschießen. Und wenn ich das gar nicht will? Du hast zu gehorchen. Auf einem Schiff ist der Käpt'n der liebe Gott. Die Mannschaft könnte versuchen, von Bord zu springen oder Alarm zu schlagen. Und es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie sich ruhig verhält. Halt sie mit der Pistole in Schach. Verstanden? Und wenn sich einer nicht ruhig verhält? Dann erschießt du ihn. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich habe nämlich noch nie einen erschossen. Kapier doch, es ist doch nur eine Drohung. Dann müssen wir aus dem Hafen verschwunden sein, bevor mein Vater hier auftaucht. Wir müssen also Zeit gewinnen. Mindestens eine Stunde. Pass auf. Du rufst ihn an und sagst, du bist Mrs. Holbrooks Sekretärin. Und dann bittest du ihn, nach Holbrook Hall zu kommen, um das Curriculum seines Sohnes zu besprechen. Ja, aber was ist das, ein Curriculum? Das ist doch egal, was das ist. Du musst es nur richtig aussprechen. Curriculum. Curriculum. Und dann? Dann fährt er zur Schule und ich befehle der Mannschaft abzulegen. Ja, Warum wollen Sie, dass ich Roger Lennarts Brief öffne, Mrs. Holbrook? Erstens, weil ich beweisen will, dass ich ihn nicht schon geöffnet habe. Und zweitens? Ich habe inzwischen nachgedacht und mir ist klar geworden, dass ich womöglich etwas ziemlich Kriminelles getan habe. Etwas ziemlich Kriminelles gibt es nicht, Mrs. Holbrook. Also gut, ich habe ein Beweisstück vom Schauplatz eines eventuellen Verbrechens entwendet. Aber Sie können bezeugen, dass ich nicht wusste, was drin war. Und dass ich den Brief nur genommen habe, um Roger zu schonen, falls er überlebt hätte. Das klingt sehr edel. Ich glaube nur nicht, dass Lieutenant Peterson viel von Edelmut hält. Ich behaupte nicht, dass meine Motive edel waren, Mr. Aragon. Sie waren menschlich, weiter gar nichts. Es ist Ihr Brief, Mrs. Holbrook. Machen Sie ihn auf. So viele Blätter. Welches nehme ich denn zuerst? Vielleicht diesen hier. Liebe Mrs. Holbrook. Ja. Liebe Mrs. Holbrook, ich schreibe Ihnen dies, um Ihnen Lebwohl zu sagen und Ihnen für Ihre Freundlichkeit und Großmut zu danken. Ich weiß, Sie werden mich nicht als Feigling verurteilen. Es ist ganz unausweichlich und ich habe schon lange daran gedacht. Als ich voriges Jahr aus der Kirche ausgeschlossen wurde, haben Sie mich aufgenommen und mir etwas von meiner Selbstachtung zurückgegeben. Als praktizierender Homosexueller werde ich in der anderen Welt meine Familie nicht wiedersehen dürfen. Vielleicht gibt es aber doch einen Ort, wo ich mit wirklich guten Menschen, wie Sie es sind, zusammen sein darf. Roger. Tut mir leid, Mrs. Holbrook, wirklich. Wenn Sie möchten, lese ich die anderen Briefe vor. Ja, bitte. Meine liebe kleine Cleo, als du mit deinen Sorgen zu mir kamst, hat es mich fortgetragen. Ganz plötzlich hatte ich eine richtige Hoffnung für die Zukunft. Ich würde mich ändern, wir würden eine Familie haben und ich hätte wieder ein guter Mormone sein können. Dann hast du angefangen, von Ted zu reden. Du konntest nicht wissen, wie sehr ich darunter gelitten habe. Und dann hast du gesagt, ach Roger, bist du etwa einer von diesen komischen Leuten? Und ich habe gesagt, ja, ja, ich bin einer von den komischen. Komisch andersrum, komisch zum Totlachen. Du wolltest so gerne ein richtiger Mensch werden, wie du es nanntest, und ich wollte dir so gerne helfen, einer zu werden. Da sind noch drei Blätter. Ja, lesen Sie bitte. Tim, mein geliebter Tim, verzeih mir. Bitte verurteile mich nicht zu hart. Und auf diesem steht, Mama, ich ertrage es nicht, dich niemals wiederzusehen. Das letzte Blatt... Grausam, alles um mich herum grausam. Ich habe Angst. Nacht mal, Tag mal, Morgen mal, Abend mal. Was soll das Ganze? Es ist zu spät. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Mrs. Holbrook. Schon gut. Tja, wir müssen Lieutenant Peterson sofort von dem Brief verständigen. Was wollen Sie ihm sagen? Dass der Brief mit der Post gekommen ist. Damit wird er sich nicht zufrieden geben. Er wird zum Beispiel wissen wollen, ob das der Brief ist, den Sie gestern eingeworfen haben. Vielleicht ist er froh, dass Rogers Tod erwiesenermaßen ein Selbstmord war und lässt die Sache auf sich beruhen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warten wir es ab. Miss Holbrook? Ja, Richie? Der Captain ist hier, möchte sprechen. Aber ich dachte... Moment mal. Captain, ist das nicht ein höherer Rang als Lieutenant? Naja, doch. Er wird mich doch hoffentlich nicht verhaften. Er soll reinkommen, Richie. Ja, ist gut, Miss Holbrook. Hoffentlich ist er nicht mit einem Polizeiauto vorgefahren. Guten Morgen, Mrs. Holbrook. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mr. Whitfield, ja, das ist ja eine Überraschung. Verzeihung, ich muss Sie bekannt machen. Das ist mein Rechtsanwalt, Mr. Aragon. Angenehm. Captain Whitfield. Guten Tag. Captain Whitfield ist Donnys Vater. Ich war mal in einer Stadt in Spanien, die hieß auch Aragon. Viel war an der Stadt nicht dran, aber hübsche Mädchen gab's. Man kam doch nicht an sie ran, um jedes schwirrte ein Dutzend alter Weiber rum. Oh, ich hab nichts gegen Spanien. Ich fühle mich nur einfach an Land nicht wohl. Bin eben wieder dabei, die Segel zu setzen. Ihre Nachricht hat mich gerade noch erreicht, Mrs. Holbrook. Was für eine Nachricht, Mr. Whitfield? Na, das Mädchen aus Ihrem Büro. Sie hat mir gesagt, ich soll sofort in die Schule kommen, um mit Ihnen über Donnys Curriculum zu sprechen. Das Wort Curriculum schien ihr nicht besonders geläufig. Vielleicht erklären Sie ihr mal, was es heißt. Mr. Whitfield, wenn von hier aus ein Telefongespräch geführt wird, bei dem es um einen Schüler geht, erledige ich das entweder selbst oder ich beauftrage meinen Sekretär. Sein Name ist Richard. Ich habe keine weibliche Angestellte, die zu solchen Aufgaben ermächtigt ist. Und wenn ich eine hätte, wäre ihr das Wort Curriculum mit Sicherheit vertraut. Aber ich habe diesen Anruf bekommen und das Mädchen hat gesagt, ich soll wegen Donnys Curriculum sofort herkommen. Gerade dieses Wort hat mich doch so prompt hergelotst. Ich dachte, der Junge wird endlich vernünftig. Was hat dieses Mädchen denn noch gesagt, Mr. Whitfield? Nicht viel. Sie hat nur betont, ich solle sofort kommen. Jetzt bin ich da und werde nicht einmal erwartet. Da hat mich wohl eine von ihren Halbirren auf den Arm genommen. Das ist der Dank dafür, dass ich diese sogenannte Schule mitfinanziere. Meine sogenannte Schule, Mr. Whitfield, ist eine richtige Schule. Mit dem einzigen Unterschied, dass sie Schüler aufnimmt, die andere Schulen nicht haben wollen. Und die Eltern auch nicht. Entschuldigung, Mrs. Holbrook, ich wollte Sie nicht beleidigen. Aber was ich mit diesem Jungen schon für Ärger hatte... Davon werden Sie noch mehr bekommen, Mr. Whitfield. Was soll das heißen? Wir sollten in aller Ruhe darüber reden. Bitte. Ach, Mr. Aragon, Sie sind doch sicher so freundlich und nehmen diesen Brief hier mit. Dass es eine eilige Sache ist, das wissen Sie ja. Ja. Danke. Nein. Na komm, komm. Spuck hier keine großen Töne, Will Forker. Na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe gegen euch mehrere Beschwerden wegen Hafenverschmutzung. Also sorgt für Ordnung, sonst gibt's Ärger. Entschuldigung, dass ich Sie habe warten lassen, Mister. Was kann ich für Sie tun? Ich heiße Tom Aragon und bin Rechtsanwalt. Sind Sie Mr. Sparrow, der Hafenmeister? Erraten. Ja, ich interessiere mich für Mr. Whitfields Yacht. Ich habe gehört, sie wird bald auslaufen. Da weiß ich nichts von. Ja, ich kann ja mal einen Blick durchs Fernglas werfen. Moment. Ja, richtig. Sieht aus, als wollten Sie auslaufen. Der Captain scheint auch schon an Bord zu sein. Wie kommen Sie darauf, dass Captain Whitfield an Bord ist? Hier, nehmen Sie mal. Ja. Sehen Sie die kleine Flagge da an der Mastspitze? Ja. Die wird nur gesetzt, wenn der Captain an Bord ist. Sie wird also nicht gesetzt, wenn nur die Besatzung an Bord ist. Das würde Whitfield nie zulassen. Ja, aber ich habe Whitfield vor einer knappen halben Stunde in der Stadt getroffen. Er kann nicht an Bord sein. Ja, hören Sie mal. Ich glaube, ich gehe mal hin und schaue mir die Sache an. Ja, tun Sie das. Nehmen Sie die Rampe direkt am Wellenbrecher. Das Tor ist offen. Seht doch mal, wer da einfach ungefragt auf mein Boot kommt. Das ist doch mein alter Kumpel, der mir den Autoschlüssel stecken lässt. Donny, wo ist das Mädchen? Was denn für ein Mädchen? Sie wissen genau, wen ich meine. Cleo Jasper. Ach, die? Ja, die ist hier irgendwo und sucht ihren Bräutigam. Du bist nämlich mitten in eine Hochzeit geplatzt. Die Hochzeit muss verschoben werden. Ich bringe Cleo zu ihrer Familie zurück. Was denn? Du wirst also die Party platzen lassen? Richtig. Richtig. Von wegen? Völlig falsch. Manny? Ja? Du hast deine Befehle. Führ sie aus. Nein, warte mal bitte. Donny, du hörst mir jetzt mal zu, ja? Schnauze! Mach weiter. Wir laufen aus. Vielleicht bringen Sie ihn zur Vernunft, Sir. Ich kann nichts machen. Er hat eine Pistole. Klar habe ich das. Und jetzt tu, was ich gesagt habe, Manny. Sag mal, du könntest eigentlich den Brautführer spielen, Kumpel. Ja, oder vielleicht wechselt Cleo sogar den Bräutigam. Und das ist nicht wählerisch. Die heiratet jeden, der noch schnaufen kann. Wer soll denn der Bräutigam sein? Sie nennt ihn Ted. Diesen Unfug müssen Sie verhindern, Donny. Sie ist seine Tante. Wenn's Cleo nicht stört, warum sollte es mich stören? Wissen Sie auch, dass Sie Ihre Bewährung verwirken, wenn Sie eine Pistole in die Hand nehmen? Ich scheiß auf die Bewährung. Hören Sie, Donny. Wenn Sie mir sagen, wo Cleo ist und Sie beide mit mir kommen, werde ich versuchen, diese ganze Geschichte einzurenken. Ich will sogar Ihre Pistole vergessen. Du solltest sie besser nicht vergessen. Und nenn mich gefälligst Captain, der bin ich nämlich. Oder hast du nicht bemerkt, dass wir abgelegt haben, du Klugscheißer? Wir sind nämlich auf See! Und da hat der Captain das Sagen! Sie haben eine ganze Menge auf dem Kerbholster. Auf Menschenraub kann lebenslänglich stehen. Wenn wir Glück haben, sogar die Todesstrafe. Cleo, zum Teufel, wo steckst du? Zeit zum Heiraten! Schrei nicht so, Donny. Ich bin ja da. Aber ich fühle mich gar nicht wie eine Braut. Siehst auch nicht aus wie eine in diesem Nachthemd. Eher wie eine aus dem Wasser gezogene Nymphe. Hast du nichts Besseres zum Anziehen gefunden? Was ist eine Nymphe? Na du! Und wo ist Ted? Ich krieg die Fessel nicht von seinen Händen. Du hast die Knoten zu fest gemacht. Mein Gott, was kannst du eigentlich? Schneid sie mit dem Messer durch. Ich brauch sie aber noch. Okay, okay. Dann halt du mal hier unseren Gast mit deiner Pistole in Schach. Und ich hol Ted. Hallo, Cleo. Kennen Sie mich noch? Nein. Sie waren vor kurzem in meiner Kanzlei. Warum? Um sich nach Ihren Rechten zu erkundigen. Sie haben mir von Roger Leonard erzählt. Der arme Roger ist tot. Stimmt. Daran darf ich jetzt aber nicht denken. Ich muss glücklich sein. Heute ist mein Hochzeitstag. Nein, Cleo. Niemand hier an Bord ist befugt, die Trauung zu vollziehen. Und selbst wenn jemand da wäre, wäre die Ehe ungültig, weil Ted und Sie miteinander verwandt sind. Geben Sie mir die Pistole, Cleo. Ihnen höre ich gar nicht zu. Sie sind ein ganz ekliger Typ. Scheiße, was wird hier eigentlich gespielt? Ich wache auf und meine Hände sind gefesselt. Was soll das? Ich dachte, wir feiern eine Party. Die ist vorbei. Wir fangen gerade eine neue an. Cleo hat beschlossen zu heiraten. Jetzt, wo Roger tot ist, hat sie dich auserwählt. Mich? Wieso? Warum denn mich? Sie sagt, du bist der Vater von ihrem Baby. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Es gibt überhaupt kein Baby. Oh doch, Ted, es gibt eins. Es ist noch ganz winzig, vielleicht nur so groß wie ein Salzkorn. Verdammt, es gibt keins. Wir hatten noch gerade erst angefangen, als mein Vater reinplatzte. Ich war noch nicht mal drin. Du bist noch Jungfrau. Das ist nicht wahr, Ted. Wir haben es genauso gemacht wie im Film. Ohne Kleider an und alles. Und darum müssen wir jetzt heiraten. Hey, Sie, ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber die beiden sind doch verrückt. Soll ich eine Halbirre heiraten, nur weil sie sich einbildet, sie kriegt ein Kind? Er will mich nicht heiraten, Donny. Was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht überlegt er sich's noch. Schau dir die Pistole gut an, Ted. Sie ist genau auf dich gerichtet. Los, Cleo, frag ihn nochmal. Willst du mich heiraten, Ted? Nein! Krieg endlich in deinen dummen Schädel rein, wir haben nicht miteinander geschlafen. Du bist nicht schwanger, du bist verrückt. Ihr seid alle verrückt. Er ist getroffen. Holt ihn aus dem Wasser. Keine Bewegung, Kumpel, oder es knallt nochmal. Dann wirf ihm wenigstens eine Schwimmweste zu. Warum denn? Ein bisschen Wasser über dem Kopf kühlt ihn ab. Vielleicht ist er schwer verletzt. Schwimm ihm doch nach. Keiner hält dich. Wir sind mindestens 1,5 Kilometer von der Küste entfernt. Ich bin kein guter Schwimmer. Dann wirst du es lernen. Los. Spring! Mr. Aragorn? Mr. Aragorn, ich habe Ihnen ein paar Nelken mitgebracht. Deshalb weiß ich, dass Sie bei Bewusstsein sind. Ich habe sie Ihnen unter die Nase gehalten und da haben Sie gezuckt. Wie? Ted lebt er? Psst! Der Doktor hat gesagt, Sie dürfen nicht reden. Ted Jasper liegt auf der Intensivstation. Seine Mutter ist bei ihm. Er hat uns rausgeholt. Fragen Sie nicht. Ich sag Ihnen, was ich weiß. Also, der Hafenmeister hat das Schiff aus dem Hafen rasen sehen und hat die Küstenwache alarmiert. Die haben euch einen Kutter nachgeschickt. Ted Jasper war schlimm dran. Blutverlust, Schock und Unterkühlung. Eine kleine Unterkühlung hatten sie übrigens auch. Aber man hat ihnen ein paar Spritzen verpasst und das war's. Was ist mit Cleo und Donny? Beide verhaftet. Ach, meine Schuld, meine Schuld. Schluss mit diesen unnützen Quälereien, sonst rufe ich die Schwester. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Wozu? Sie hatten doch den Auftrag, Cleo zu finden. Und sie haben sie gefunden. Na, was sagst du dazu? Einen eigenen Leibwächter. Mann, oh Mann, oh Mann. Die müssen mich für den Staatsfeind Nummer uno halten. Ich hab dich nicht hierher gebracht, Donny. Aber es macht dir nichts aus, wenn sie mich da behalten. Das ist billiger als Holbrook Hall. Hör zu, Donny. Ich habe einen Anwalt aus Los Angeles engagiert. Den besten, der für Geld zu haben ist. Aber nicht einmal er hat dich auf Kaution freibekommen. Donny, wenn du den Leuten doch nur klar machen könntest, dass es dir leid tut und dass du es nicht mit Absicht getan hast. Es war aber Absicht. Und mir tut's nicht leid. Sohnemann, bitte. Scheiß auf den Sohnemann, da muss ich bloß kotzen. Hast du Schokolade mitgebracht? Ich hab dir 2 Pfund Pralinen mitgebracht, aber sie haben sie mir abgenommen. Die fressen die Scheißbullen jetzt vermutlich selber. Naja, das wär's denn wohl. Du kannst ruhig gehen. Sonst kommst du zu spät nach Ensenada. Donny. Donny, könntest du nicht wenigstens so tun, als wenn es dir leid täte? Es tut mir ja leid, wenn ich mir vorstelle, wie diese verdammten Bullen jetzt meine Pralinen fressen. Um Gottes Willen, Donny, hast du denn wirklich nichts anderes im Kopf? Leo? Hm? Ich habe eine Kaution für dich bezahlt. Deshalb darfst du jetzt mit mir nach Hause. Aber du wirst angeklagt werden, weil du Donny bei den schlimmen Sachen, die er getan hat, geholfen hast. Verstehst du das, Cleo? Ich habe doch nur die Pistole festgehalten. Ein klitzekleines Ding. Mit Pistolen kann man töten, dafür sind sie da. Hast du Donny gehorcht, weil du Angst vor ihm gehabt hast? Himmel, nein. Wer hat denn schon Angst vor Donny? Komm ich wieder zurück nach Holbrook Hall? Nein. Auch egal. Dann bleib ich eben zu Hause. Glenda kann mir vorlesen. Oder wir gehen einkaufen oder ins Kino. Glenda wohnt nicht mehr bei uns, Cleo. Warum nicht? Sie will nicht mehr. Ja, dann stellt sie eben jemand anderen ein. Jemand wie Glenda, nur netter. Ich fürchte, so jemand finde ich nicht. Sind wir beide, du und ich, dann ganz allein, Hilton? Das stelle ich mir aber nicht lustig vor. Das wird es auch wohl nicht sein, Cleo. Dann habe ich niemand mehr, mit dem ich reden kann. Valencia kann ich gut amerikanisch. Toby mag mich nicht mehr. Dann musst eben du zu Hause bleiben, Hilton. Das kann ich nicht, Cleo. Ich muss arbeiten. Wir haben doch schon so viel Geld. Warum willst du denn noch mehr haben? Um für deine Zukunft vorzusorgen. Du kannst auch 50 oder 60 Jahre leben. Da wirst du noch sehr viel Geld brauchen. Ja, aber ich werde doch einen Mann haben, der für mich sorgt. Oder? Werde ich keinen Mann haben, Hilton? Ich weiß nicht. Du willst es nicht. Ich wette, du bist eifersüchtig. Du hast gesagt, ich darf mich nie von einem anderen Mann berühren lassen. So habe ich das nicht gemeint. Cleo, wenn du einmal verheiratet bist, wirst du mit deinem Mann leben wie jede andere Frau auch. Aber ich bin nicht wie jede andere Frau, oder? Nein. Bin ich eine Nymphe? Nymphe? Wie kommst du darauf? Donny hat das zu mir gesagt, auf dem Schiff. Hilton, vielleicht bin ich eine Nymphe. Ich möchte bloß wissen, wo Nymphen hingehen, wenn sie aus dem Meer kommen. Ach, Cleo. Wir sind zu Hause. Geh jetzt in dein Zimmer und zieh dir frische Sachen an. Valencia soll dir helfen. Ich telefoniere inzwischen mit dem Krankenhaus, wie es Ted geht. Und dann essen wir Mittag, ja? Ja, Hilton. Du? Valencia, weißt du, wohin Nymphen gehen, wenn sie aus dem Meer kommen? Nymphen, was Nymphen? Du wieder deine verschwommenen Momente. Du nicht Nymphe, du böses Tun. Nein, Hab ich nicht. Tobi auch sagen, du böse. Bin nicht böse, dann verrührt. Was wisst ihr schon, Tobi und du? Ihr seid doch bloß Dienstboten. Valencia sagt so gemeine Sachen zu mir. Hilton, was ist? Warum liegst du auf der Couch? Lass mich. Geh weg. Warum soll ich weggehen? Wohin denn? Ted ist tot. Die Kugel, die sie aus ihm herausgeholt haben, stammt aus deiner Pistole. Das glaube ich nicht. Du willst mir bloß Angst machen. Du hast Ted erschossen. Du hast meinen Sohn umgebracht. Ich hab doch nur die Pistole festgehalten. Ich hab doch nur das klitzekleine Pistölchen festgehalten. Du kannst mir doch keine Schuld geben, Hilton. Ich hab doch wirklich nicht viel getan. Nicht viel? Sagst du, nicht viel? Ted ist tot. Roger Lennart ist tot. Glenda hat mich verlassen. Donny kommt ins Zuchthaus und Ted. Nicht viel. Nicht viel. Ich hab keine Schuld. Ich bin eine Nymphe. Ihr werdet schon sehen, dass ich eine Nymphe bin. Und ich weiß auch, wo Nymphen hingehen, wenn sie aus dem Meer kommen. Sie gehen einfach wieder zurück ins Meer. In der Nähe des Hafens wurde am Abend die Leiche eines jungen Mädchens an Land geschwemmt, das offenbar ertrunken ist. Beschreibung: etwa 18 bis 20 Jahre alt, lange blonde Haare, dunkelblauer Faltenrock, weiße Bluse, Kniestrümpfe und schwarze Schnürstiefel. Nymphen gehören ins Meer. Wir brachten den zweiten und letzten Teil eines Kriminalhörspiels von Margaret Miller. Funkbearbeitung: Valerie Stiegele. Die Personen und ihre Sprecher waren: Cleo Jasper, Nina Danseisen, Miss Nelson, Karin Rasenack, Tom Aragon, Peter Buchholz, Hilton Jasper, Gerd Baltus, Glenda Jasper, Monika Bleibtreu, Ted Jasper, Uwe Bohm, Mrs. Holbrook, Maria Körber, Donny Whitfield, Rainer Schmidt, Lieutenant Peterson, Siegfried Kernen, Captain Whitfield, Ulrich Pleitgen. Toningenieur Peter Kretschmann. Technik Elke Kellermann und Gabriele Berner. Regieassistenz Bärbel Kasperek. Regie Hans Rosenhauer.